Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Ist mit Shimon Peres das versöhnliche Gewissen Israels gegangen? Das habe ich vor einer halben Stunde den Historiker Moshe Zimmermann gefragt. Davon gehen mindestens die Leute auf dem linken Flügel aus. Das ist ein Mann, der eigentlich die israelische Politik von Beginn an begleitet hat. Er war schon zu David Ben-Gurions Zeit, also zur Zeit des ersten Ministerpräsidenten, ein Staatsminister im Verteidigungsministerium. Und seitdem gestaltete er eigentlich die israelische Politik und darüber hinaus repräsentierte er eigentlich das, was man bei uns für die Moral des Zionismus hält. Also eine sehr zentrale Figur, eine ähnliche Figur kann man sich in der israelischen Szene kaum vorstellen. Der israelische Historiker Moshe Zimmermann bei uns im Deutschlandfunk. Joachim Gauck hat Shimon Peres als großen Staatsmann gewürdigt. Frank Kapellan. Deutschland verliert einen treuen Freund. Er hat uns die Hand gereicht zur Versöhnung, trotz der Gräueltaten, die Deutsche an seiner Familie und seinem Volk verübt haben. Mit diesen Worten kondoliert der Bundespräsident zum Tod von Shimon Peres. Joachim Gauck erinnert an den Einsatz des Friedensnobelpreisträgers für die Begegnung junger Menschen aus Israel und Deutschland, erwähnt den herzlichen Empfang, der dem deutschen Staatsoberhaupt bei seiner Israelreise im Jahr 2012 zuteil wurde. Auch Außenminister Frank-Walter Steinmeier würdigt den Verstorbenen. Wir trauern um eine mutige und weise Stimme, die steter Ansporn war, meint der SPD-Politiker. Die Welt hat einen großen Staatsmann und die Deutschen einen hochgeschätzten Freund und Partner verloren. Die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank bietet nach Ansicht von Michael Kemmer, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Banken, viel zu wenig Anreize für dringende Reformen in den hochverschuldeten Euro-Ländern. Gefährdet EZB-Chef Mario Draghi damit die europäischen Banken? Wir sitzen alle und die EZB an erster Stelle im Moment in der Falle. Denn wenn sie jetzt schnelle Zinserhöhungen machen, ist es für die Märkte auch schwierig. Dann haben sie Abschreibungen auf festverzinsliche Wertpapiere. Sie kriegen möglicherweise konjunkturelle Probleme, sie kriegen möglicherweise Probleme an den Finanzmärkten. Das heißt, wir sitzen jetzt ein bisschen im Schlamassel drin und da gibt es jetzt nur keine ganz einfachen und ganz schnellen Lösungen. Das heißt, da muss man versuchen, sich langsam Schritt für Schritt rauszuarbeiten und die Hauptverantwortung liegt hier bei der Politik, insbesondere in den südlichen Ländern und sie muss aber auch begleitet werden von mutigen Maßnahmen der Europäischen Zentralbank. Also die müssen beide hier gut zusammenspielen und der Draghi hat hier keine einfache Position. Michael Kemmer hier im Deutschlandfunk, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Banken. Nach den zwei Sprengstoffanschlägen ist Dresden mit den Worten von Joachim Gauck das Zentrum von Dunkeldeutschland. Dazu die Publizistin und frühere grünen Spitzenpolitikerin Antje Hermenau. Der Anschlag am ICC, am Internationalen Kongresszentrum, galt ja einem kleinen Quader auf der Außenfläche. Das ist eigentlich symbolisch, glaube ich, und soll bedeuten, dass man den ernsthaften Dialog will und keine Sprüche mehr wie Dunkeldeutschland. Es wird eine Diskussion gesucht in der Bevölkerung. Sie wird inzwischen mit verbrecherischen Mitteln gesucht. Diesen Akt der Verzweiflung sozusagen muss man auch mal zur Kenntnis nehmen. Das heißt nicht, dass man diese Verbrecher nicht einsammeln und in das Gefängnis stecken muss, sondern das heißt, dass der Gefühlsstau so groß geworden ist, dass immer mehr entschlossene, fanatisierte Leute von der einen Seite und der anderen Seite zuschlagen. Gucken Sie sich München an, gucken Sie sich Ansbach an. Und das ist natürlich ein unhaltbarer Zustand in einer Demokratie. Die Unternehmerin und Politikberaterin Antje Hermenau. Die neuen Pläne für erdverkabelte Stromautobahnen von Norden nach Süden lassen die Energiepreise weiter steigen. Werden sie auch wieder sinken? Diese Frage heute Morgen an Robert Habeck von den Grünen, Umweltminister von Schleswig-Holstein. Wenn die Infrastruktur bezahlt ist, die hohen Kosten, die wir bezahlen auf den Stromrechnungen, kommen durch die Installation der erneuerbaren Energien, also die EEG-Umlage und durch die Gebühren für den Netzausbau. Und die werden auch unter anderem deswegen teurer, weil in den Netzkosten auch die Gelder mit drin sind, wenn Windstrom abgeriegelt wird bzw. konventionelle Anlagen hochgefahren werden müssen, weil das Netz nicht steht. Also wie man es dreht und wendet, der Netzausbau ist der Schlüssel für günstigen erneuerbaren Strom. Also 2025 soll Südlink stehen, sollte eigentlich 2022 sein. Die Verzögerung wegen dem Erdkabel hat es 3 Jahre länger gestreckt und ich hoffe, dass der Zeitplan zu halten sein wird.